Das nächste Stück heißt das Lied vom großen Traum. Das Lied vom großen Traum. Ich steuere in diesem kleinen Raum. Kein Ernst, keine Hektik und kein Stress. Denn das gibt mir nur den letzten Rest. Ich will leben, wie es lebenswert ist. Ohne diesen Spießermist. Damit die Welt nicht untergeht, wird es der Spießball die Schwester Gramelin. Das gibt dir